hinunter. In den Untergrund. Abwärts. Nach unten. Ich bin auf dem Weg nach unten. Entferne mich von oben weiter, weiter. Ohne Hass, ohne Eile, nur weiter, gemächlich. Schritt für Schritt. Gedanke für Gedanke. Die Haut brennt. Der Geruch macht Appetit. Auf meinem Weg. Auf meinem Weg bin ich meine eigene Wegzehrung. Um mich herum steigen Ballone auf. Statt Körben mit Passagieren tragen sie Schaukeln. Es könnten Engel wie Teufel sein, die da sitzen. Ich winke ihnen zu. Manche weinen bei meinem Anblick. Manche schmunzeln. Die Weinenden müssen Engel sein. Wie ich sie weinen sehe, muss ich selbst weinen. Traurige Gestalt. Ich bin eine traurige Geschichte. Gib mich nicht auf, mein liebster Schatten. Mein liebster Schatten hebt sich von mir. Gib mich doch nicht auf. Ich leide, aber ich ertrage es. Steigen die Leiden nur langsam an, sind sie leichter zu ertragen. Erst jetzt wird mir bewusst, wie enorm die Schmerzen sind. Vergessen, sie sozusagen mit Nichtbeachtung gestraft. Und nun vererben sie mir ihre Vielzähligkeit und sie wachsen wie ein Haufen Weise. Ich kann nicht schreien. Ich will nicht schreien. Ich bin kein Kind mehr. In meinen Ohren tut sich was. Die Stille ringsum erzeugt ein Phantom von Taubheit. Aber taub bin ich nicht. Nur nicht mehr so wachsam. Ich bin hungrig. An der Hand der Mageren war mir vor langem das Essen zuwider geworden. Nun ließ ich ihre Hand los. Und der Hunger kehrt zurück, unwirsch befehlend. Iss! Iss! Staubschicht. Ich schabe den Staub zusammen und verzehre ihn. Ich trockne ihn aus. So wie die Magere ausgetrocknet ist. Sie fraß Staub, bis das Blut zu dick war, um zu fließen. Ich gebe mich dem Hungertod hin. Ich bin eine traurige Geschichte. Ich bin noch nicht zu Ende. Auf einem Haufen Liebe liegend, lebt es sich wie auf Nadeln. Wie Sex mit Krüppeln, mit Beinamputierten, mit Armamputierten, mit lebendigen Torsi, mit Kopflosen, mit Gehörlosen, mit Blinden. Das ist ein Haufen Liebe. Nur die Hungernden haben keine Liebe. Sie haben nadelspitze Knochen. Nadelspitze Gefühle. Ich nehme sie als Erinnerungen mit hinab. Ich erinnere mich an die Schmerzen von früher, um die Schmerzen von jetzt nicht wahrzunehmen. Aber die Erinnerung an Schmerzen ist mangelhaft und um mich ist wieder das Phantom von Taubheit. Ich höre nichts, ich fühle nichts. Bitte gib mich nicht auf. Mich nicht auf. In deinen trockenen Augen wohnt ein Lichtschatten. Den würde ich mir gerne ansehen. Ihn aus deinen Augen heraussaugen. Du bist ein Pool voller Hellsicht. Sieh mich an. Du bist mein Schrecken. Du zeigst mir meine Deplatziertheit. Und ich stoppe das Leben. Es hat angehalten und ein Sturm bricht los, ein Sturm voller Qualen. Tausend Peitschen knallen. Erkenntnis heißt Selbstaufgabe, das Individuum entschläft, ich fange an, ich spüre den Glauben an mich, du gibst mich nicht auf. Verschleimt. Gottlos sein heißt ekelhaft sein. Die Hölle ist ein Witz von Männern, die keine Frau abbekommen. Männer, die ausgelacht werden von hochmütigen Frauen, von hochschwangeren Frauen. Erniedrigte Männer machen Gesetze gegen starke Frauen. Die Hölle ist ein Witz von gekränkten Männern. Sie ist ein Vorwand, um Frauen zu erniedrigen. Was noch Sinnloseres gibt es? Ich öffne die Augen und sehe Frauen knien. Ich sage, dass sie nicht knien dürfen und sie stehen ängstlich auf. Gebrochene Seelen. Es setzt ein Eisregen ein. Ich bitte die Frauen, sich zu wehren. Und ich weiß, sie werden mich fressen. Zuvor muss ich mich häuten. Dann haben sie ihr Opfer. Gib mich für die gerechte Sache, sagt meine Haut zu mir. Ich frage mich, ob ich ein scheinheiliger Feminist bin. Ich werfe die Haut davon und sie fällt weiter in die Tiefe hinab. Ich rette meinen Willen im Hautkostüm. Ich suche mir im Fallen neues Fleisch. Während oben das Opfer zelebriert wird. Ich höre das Geschrei. Ich sehe den nackten Mann, dessen Haut von seinem Fleisch gezogen ist und den sie mit Fackeln versengen. Eine grausame Befreiung im Eisregensturm. Es geht hinab. Es geht hinab. Das ist nicht mehr die Erde hier. Es geht tiefer. Durch die Erde hindurch. Hindurch in neue Räume. Die Sterne kommen hervor. Ich werde in jeder Sekunde um ein Jahrhundert älter. Es ist ekelhaft. Ewiges Leben ist kein Segen. Es ist eine Strafe. Nein. Alles ist anders, als wir glauben. Alles ist anders. Niemand wird das verstehen. Gib mich nicht auf, Liebstes. Es ist alles fremd. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich falle nicht, ich stürze. Die Entfernungen sind unmessbar. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre ich alt bin. Es ist unheimlich hier. Unser Unwissen. Wir wissen so wenig. Unsere hochkomplizierte Maschine ist blind, taub. Arm und beinlos und stumm. Degeneriert geborener Schleim, ein Klumpenleben höchstens. Weniger noch als das geringste, das niedrigste vorstellbare Wesen. So unwissend sind Menschen gegenüber der Wahrheit, gegenüber dem, was sich abspielt. Und um uns herum, selbst in unseren Köpfen. Gebt nicht auf! Habt keine Angst, es ist zu viel, dass ihr es nie verstehen werdet. Frühestens in einigen Millionen Generationen werdet ihr etwas ahnen. Mehr nicht. Nur etwas ahnen. Und selbst dann noch ganz in die falsche Richtung denken. Vielleicht. Ich kann euch nicht sagen, was ich sehe. Es gibt keine Wörter dafür. Und ihr könnt nicht fühlen, was ich sehe. Es gibt eine Welt hinter der Welt. Weg dorthin. Obwohl ich mit brennenden Augen, die wieder und wieder wiedergeboren werden, mitten hineinsehe, kann ich doch nicht einen Bruchteil dessen erfassen, was hier ist. Es ist zu viel für 100.000 Leben. Auch nur eines der Lichter ganz zu erkennen, von denen hier so viele sind, wie kein Wort es ausdrücken kann. Es wird mir erspart, meine Seele wandern zu lassen. Mein Fleisch verbrennt und wächst zugleich als neues Leben weiter. Ich brauche die Körper nicht zu wechseln, so wie ihr. Es gibt hier etwas, das mich auffängt, aber ich brauche neuen Leben, um es überhaupt zu erkennen. Und ich brauche weitere neuen, um es zu begreifen. Weitere neuen, um es zu verstehen, dass ich nichts verstehe. Und weitere neuen, um meine Glückseligkeit zu fassen. Ich bin nicht aufgegeben. Ich bin aufgefangen. Es gibt Sicherheit. Es gibt Schönheit. Es gibt mich. Auf einmal herrscht helle Aufregung. Nur in Sekunden scheint sich alles zu drehen. Um sich selbst, um mich, in sich, durch sich, durch, um sich herum. Es zerfurcht mich. Ich höre auf zu speichern, aber nur für Sekunden. Dann ist alles neu. Und erneut vergehen Jahre, ehe ich recht verstehe, wo ich bin. Es ist ein Gebäude. Nicht aus Stein. Es ist ein Organismus. Der Pulsschlag ist mörderisch. Galertmasse umgibt mich. Ich bin nur einer von Abermillionen von Bakterien. Ich verschlafe die Geburt. Ich erwache Jahrtausende später. Mit einem Organismus weiter zu neuen Räumen. Ich bin wie der Floh im Pelz. Ich kann hören. So klingt das leblose Paradies. Mein Gehirn funkt keine Gedanken mehr aus dem Kopf. Es ist woanders. Ich kann nicht sehen, wo. Ich höre etwas. Grausame Töne. Ich fürchte mich. Gib mich nicht auf. Lass mich mehr sehen. Gib mich nicht auf. Das Universum ist kaum größer als eine Hautschuppe dieser Wesen. Es ist noch mehr dahinter. Noch so viel mehr dahinter. Ich fühle mich wie ein Spion. Aber ich weiß, dass man weiß, dass ich hier bin. Mir ist, als ginge man behutsam mit mir um. Ich bin nicht der Einzige. Es sind viele wie ich hier. Aber wir kennen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Nur instinktiv wissen wir voneinander. Wir können uns nicht zusammenschließen. Wir können nichts ausrichten. Ich glaube nicht, dass man uns etwas zeigen will. Man lässt uns nur einfach dabei sein. Wir sind keine Gefahr und wir können nichts verraten. Wir entstehen und vergehen schneller als das Händewaschen. Wir sind identitätslose Masse. Haben nicht mehr als das Wort für ich, für uns selbst. Der Mantel, der das Universum umschließt, ist umgeben von weiteren Schichten und Leerräumen. Hohlräume grenzen aneinander, sind nicht mehr als eine Pufferzone zwischen den sich strikt ausdehnenden und zusammenziehenden Schichten um uns herum. Kein Körper könnte das Dehnen und Stauchen aushalten. Wir sind eine Masse und wir weichen aus. Wir kommen voran. Es liegt eine Welt hinter der Welt. Und hinter der Welt liegt eine weitere. Und noch eine. Und eine weitere. Es ist nicht unendlich. Es ist weiter und unendlicher als unendlich. Es ist kein Gott hier draußen. Es ist ein Gott drinnen. In mir und dir. Und er ist nichts als die eine Hälfte der Medaille. Dies ist keine Schöpfung. Dies ist keine Erfindung. Es ist da. Es ist entstanden aus Vorangegangenem. Ich kann keine Spuren sehen. Ich kann nur etwas in mich eindringen fühlen. Ich kann etwas durch mich durchströmen fühlen. Ich kann etwas mich verlassen fühlen. Ich bin eine traurige Geschichte. Und ich sende nicht mehr.